durch Flehen. Wieder und wieder durch Flehen. Alles nur 12. Mal angenommen, ergibt es. Angenommen, die Mal haben nicht ergeben. Zu spät, um makellos zu sein. Engelhart. Engel mit 8-stelligen Rufnummern. Engel, die aussehen, wie sie sollen, wie erdacht, wie erfunden, wie ich. Waren sowieso immer da. Bringen eigentlich auch nichts. Nur widerspiegelnd 12 Städte. Ja, der 12 Städte geilen Verslicht. 12 Städte. Yeah. steh da. So steht er wieder makellos. So steht er. So steht er wieder makellos. So steht er wieder makellos. So steht er.